Friede, Friede ist kein Fabeltier. Friede, Friede findest du in dir. Bist du bereit zu geben, beginnt ein neues Leben. Sei ein Menschenfreund, gehen wir geeint, wir geeint. Friede, Friede, wer ist nicht dafür? Doch Friede, Friede, der beginnt in dir. Du kannst ihn weitertragen und andere werden wagen, den Friedensweg zu gehen und zueinander stehen, zusammenstehen. Friede, Friede, der geschieht in dir. Friede, Friede, gehst du heute mit mir. Mauern überwinden, neue Wege finden, dem Hass zu widerstehen. Mit anderen Augen sehen, neu zu sehen. Friede, Friede, sei dazu bereit. Friede, Friede, sei dein schönstes Kleid. Und ohne Protestieren wirst du weiterführen, was Gott für uns begann. So fängt der Friede an. Friede, Friede, Friede, Friede ist in aller Mund. Friede, Friede, das Gebot der Stunde. Doch er kann nie gelingen, willst du in dir zwingen. Der Friede sei in dir, heute, jetzt und hier, jetzt und hier. Friede, der Friede sei mit dir.